Der Gender Pay Gap. Eine Monstrosität von einer Idee, die eigentlich bereits vor Jahrzehnten hätte begraben werden müssen. I would agree with that, but you would also have to agree that generally speaking, women are paid less, for example, for the same jobs as men. No, I would not. I would not agree with that. If you're talking about women with the same number of years of experience, with the same continuous service, etc., etc., then when I look at that, I don't find that disparity. I find, for example, in many cases, the women are making more, depending on how you break the data down. Doch, wie die mythologische Hydra, der immer wieder mehrere Köpfe nachwuchsen, wenn man ihr einen abschlug, so erfinden die Verteidiger dieser Idee immer wieder neue Wege, um negative Implikationen des Gender Pay Gap scheinbar argumentativ zu belegen. Allerdings treffen hierbei regelmäßig politisch-ideologisch motiviertes Denken und die Unfähigkeit, Korrelation zu deuten sowie Kausalitäten zu beweisen, aufeinander. Da sind wir also. 4 Jahrzehnte später und das tote Pferd namens Gender Pay Gap wird immer noch in regelmäßigen Abständen aus dem Schrank geholt, wenn man denn mal wieder die Geschlechterungleichheitstrommel rühren möchte. So finden wir in relativ kurzer Abfolge 2 Artikel, die sich dem Thema widmen. Und zwar in den Online-Ausgaben des Spiegels und der Zeit. Beide Artikel haben eine Charakteristik gemein. Anstatt zu belegen, dass der Gender Pay Gap aus einer Geschlechterdiskriminierung heraus entsteht, werden Kritiker angegriffen und es wird emotional argumentiert. Der Grund hierfür liegt nach der Lektüre beider Artikel klar auf der Hand. Es gibt keine rationalen, belegbaren Argumente, die diese Position stützen würden. Daher wird tief in die Trickkiste der argumentativen Fehlschlüsse gegriffen, um den Kampf für den Gender Pay Gap für den unkritischen Leser oberflächlich als gerechte und nachvollziehbare Sache zu präsentieren. Zitat: Gender Pay Gap – die Scheinargumente der Macho-Wissenschaftler. Diese Überschrift bestimmt den Ton der nachfolgenden Absätze. Hier wird bereits im ersten Satz versucht, den Blick auf ein scheinbar rückschrittiges Weltbild der Kritiker des Gender Pay Gap zu lenken, anstatt sich mit argumentativer Redlichkeit der Gegenseite zu widmen. Zitat: Das IW Köln behauptet, Frauen nehmen die Benachteiligung freiwillig in Kauf. Das ist nicht nur falsch, es verstört. Und schon in der nächsten Zwischenüberschrift wird die Narration fest verankert. Der Gender Pay Gap ist zweifelsohne eine Benachteiligung und wer Kritik daran übt, der liegt falsch und das verstört. Warum der Autor meint, mit diesem emotionalen Argument auch nur einen Blumentopf gewinnen zu können, bleibt schleierhaft. Zitat: Eine neue Studie des IW Köln behauptet, die Ungleichheit der Löhne zwischen Männern und Frauen in Deutschland beruhe zum größten Teil auf freien Entscheidungen der Bürger und Bürgerinnen, nicht auf Diskriminierung zwischen den Geschlechtern. Um diesen Satz angemessen analysieren zu können, müssen wir zuerst das leidige Thema der Beweislast im Kontext des Gender Pay Gap definieren. Die Ausgangsposition, oder auch Nullhypothese genannt, besagt üblicherweise, dass kein Zusammenhang zwischen zwei oder mehr Sachverhalten besteht. Im Verlauf eines Experiments oder auch einer Argumentationsführung wäre es die Aufgabe, einen solchen Zusammenhang, auch Alternativhypothese genannt, nachzuweisen. Die gleiche Situation finden wir auch im Kontext des Gender Pay Gap vor. Wir haben zwei Sachverhalte, einmal die durchschnittliche Entgeltungleichheit zwischen den Geschlechtern und den Vorwurf der Diskriminierung, die für diese Entgeltungleichheit verantwortlich sein soll. Aufgabe wäre es jetzt, der Verfechter des Gender Pay Gap einen kausalen Zusammenhang ohne begründeten Zweifel zwischen diesen beiden Sachverhalten herzustellen. Wie man aber im weiteren Verlauf des Artikels sehen wird, wird dieser Versuch nicht unternommen. Stattdessen gilt der kausale Zusammenhang bereits als bewiesen und jetzt wird unter allen Umständen versucht, diesen argumentativ zu verteidigen. Intellektuelle Redlichkeit sieht anders aus. Zitat: Diese Behauptung zeigt ein verqueres Verständnis von Chancengleichheit und Freiheit. Tut sie das? Warum beschleicht mich das komische Gefühl, dass diese Behauptung weder ausreichend erklärt noch belegt wird? Zitat: Genannt werden eine durchschnittlich geringere Arbeitszeit, weniger Berufserfahrung, schlechtere Qualifikation, geringere Führungserfahrung und die Erwerbstätigkeit in generell schlechter zahlenden Branchen. Alles legitime Faktoren, mit denen sich die statistische Entgeltungleichheit erklären lässt. Zitat: Nach Berücksichtigung all dieser freiwilligen Faktoren kommt die Studie des IW Köln zur Schlussfolgerung, die wirkliche Lohndiskriminierung zwischen Männern und Frauen in Deutschland würde nur noch 6,6% betragen. Man beachte die Formulierung Würde, als ob die Daten der Studie nicht stimmen könnten. Auch wenn dem IW Köln als wirtschaftsnahes Institut natürlich eine gewisse Skepsis entgegengebracht werden muss, so ist es jedoch nicht zulässig, die erhobenen Daten sowie die präsentierten Ergebnisse ohne weitere Begründung einfach so abzulehnen. Diese Formulierung spricht also nicht für eine gesunde Skepsis, sondern für eine Denkweise, die ein klares Resultat ergeben muss. Und zwar, dass der Gender Pay Gap erstens größer als 6,6% ist und zweitens nur mit vermeintlich freiwilligen Faktoren erklärt werden kann. Der Autor weiß das natürlich unerklärlicherweise besser. Zitat: Erstaunlich, denn das wäre eine Differenz von 15 Prozentpunkten. In anderen europäischen Ländern beträgt die Differenz nur 5 Prozentpunkte. Sind also deutsche Frauen so sehr anders als europäische? Wohl kaum. Wohl kaum. Diese Aussage lässt mich etwas verwirrt zurück. Glaubt der Autor wirklich, dieser eingeworfene Halbsatz kann argumentativ überzeugen? Er hätte hier die Möglichkeit gehabt, vergleichende Statistiken aus anderen europäischen Ländern heranzuziehen, verzichtet aber darauf. Auf welche Länder und welche Zahlen bezieht er sich also? Es stellt sich als gar nicht so leicht heraus, Zahlen für den bereinigten Gender Pay Gap verschiedener europäischer Länder zu finden. Bei meiner Recherche bin ich aber auf folgendes Dokument gestoßen, in dem die Werte des Gender Pay Gap aller europäischen Länder aufgelistet werden und im dazugehörigen Text findet man diese Aussage. Zitat: Similar work using the European Community Household Panel Survey across more European countries confirms that the adjusted gender pay gap generally only accounts for less than half of the overall gap. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass laut dieses Berichts die Zahlen des bereinigten Gender Pay Gaps ungefähr halb so groß sind wie die des unbereinigten. Die hier gezeigte Tabelle entspricht also nicht den nur 5 Prozentpunkten, wie unser Autor behauptet. Parallel dazu lässt sich eine ausführliche Metastudie über den Gender Pay Gap in den USA finden und diese kommt ebenfalls auf interessante Zahlen und ein interessantes Fazit. Zitat: Statistical analysis that includes those variables has produced results that collectively account for between 65.1 and 76.4% of a raw gender wage gap of 20.4% and thereby leave an adjusted gender wage gap that is between 4.8 and 7.1%. Auch hier finden sich also in einem Bericht, der 50 verschiedene Studien miteinander vergleicht, ähnliche Zahlen für den bereinigten Gender Pay Gap wie in der Studie des IW Köln. Zitat: As a result, it is not possible now and doubtless will never be possible to determine reliably whether any portion of the observed gender wage gap is not attributable to the factors that compensate women and men differently on socially acceptable basis and hence can confidently be attributed to overt discrimination against women. In addition, at a practical level, the complex combination of factors that collectively determine the wages paid to different individuals makes the formulation of policy that will reliably redress any overt discrimination that does exist a task that is at least daunting and more likely unachievable. Übersetzt und zusammengefasst, es ist aktuell nicht möglich, ohne begründeten Zweifel nachzuweisen, dass der errechnete Gender Pay Gap ein Resultat von Diskriminierung ist und auf dieser Basis ist es nicht sinnvoll, Gesetze oder Richtlinien zu erlassen, die versuchen, hier korrigierend einzugreifen. Well, we're fucked. Weiter geht es mit der Reihe schwacher Argumente. Zitat: Natürlich arbeiten Frauen in Deutschland häufiger in Teilzeit als Männer. Umfragen zeigen jedoch, dass dies für viele nicht ihre eigene, freie Entscheidung ist, sondern auch das Resultat einer unzureichenden staatlichen Infrastruktur für Kinderbetreuung. Hashtag Umfragen zeigen. Das ist natürlich toll, wenn das Umfragen zeigen. Wäre nur schön, wenn der Autor dem Leser dann auch wiederum die besagten Umfragen zeigen würde. Was bleibt, ist eine haltlose Behauptung. Der Verweis darauf, dass das auch Resultat einer unzureichenden staatlichen Infrastruktur für Kinderbetreuung ist, mag zwar nicht in den Bereich des Unmöglichen fallen, jedoch möchte ich darauf hinweisen, dass auch der Wunsch nach einem Kind eine freie Entscheidung ist, die einer Frau von niemandem aufgezwungen wird. Man kann hier gerne moralisch eine andere Haltung vertreten, rein faktisch lässt sich daran aber nichts rütteln. Zitat: Wissenschaftliche Studien zeigen, wenn Frauen in den vergangenen Jahrzehnten in traditionelle Männerberufe vorgedrungen sind, entwickelten sich die Löhne in diesen Branchen besonders schwach. Frauen wählten keine schlechtere Bezahlung, sie bekamen sie. Auch im Angesicht der Tatsache, dass der Witz schnell alt wird, Hashtag wissenschaftliche Studien zeigen. Vielleicht sollte man zumindest erwähnen, auf welche Studien man sich bezieht, wenn man diese als Trumpfkarte aus der Tasche ziehen will. Unter diesen Umständen kann ich jedoch nur auf das Vorhergesagte verweisen, es bleibt eine haltlose Behauptung. Zitat: Deutschland sollte sich ein Beispiel an den skandinavischen Ländern nehmen, die zeigen, wie kluge Politik Frauen Karrieremöglichkeiten eröffnen kann. So, die skandinavischen Länder. Waren das nicht auch die Länder, in denen wir mit die größten Unterschiede in der Geschlechterverteilung innerhalb des Arbeitsmarktes finden? Traditionell i dag än för 15 år sedan. Ja, det är det som är paradoxet, ikke sant? Det är rart. Väldigt rart. Det är ju ett mysterium. Och jag tänker, hade jag haft förklaringen på det? Nej, hörs det otroligt gammeldags ut att det fortsatt skulle finnas såna mannegrejer och kvinnegrejer. Men låt oss dra till ett ställe där de driver med traditionella så kallade kvinnegrejer. Är lunchrummet? Det är lunchrummet. Hej. Är det ingen män här? Nej. Ingen män. Vi ser du definierar dig själv som man då. Okay. Det finns ju någon manlig sjukepare men de är inte här. Nej, inte nå. Vi har haft för. Det blir väldigt kort. Av en eller annen grunn. Kvinner og menn i verdens mest likestilte land jobber fortsatt med forskjellige ting. Regjeringsrapporten Kjønn og lønn slår fast at nesten 90% av alle sykepleiere i Norge fortsatt er kvinner, mens bare ca. 10% av ingeniørene er det. Og sånn har det vært helt siden 80-tallet. Oder in denen immer noch weitaus mehr Frauen in Teilzeit arbeiten, zusätzlich zu anderen typischen Anzeichen der Geschlechterungleichheit. Zitat: Selbst eine Lohndiskriminierung von 6,6% würde bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 41.000 Euro bedeuten, dass eine Frau 2.700 Euro weniger an Gehalt erhält als ein Mann mit ähnlichem Job und Qualifikationen. Man beachte erneut die Formulierung ähnlicher Job und Qualifikationen. Solange es Unterschiede zwischen diesen Faktoren gibt, wird es auch Unterschiede zwischen den Einkommen geben. Und eigentlich hatten wir doch schon den Abschnitt, an dem klar sein sollte, dass auch das aktuelle Wissen über den bereinigten Gender Pay Gap nicht ausreicht, um daraus eine Diskriminierung abzuleiten. Letztendlich formt sich hier ein typisches God of the Gaps Argument. Zuerst heißt es, der Lohnunterschied beträgt 21% Diskriminierung. Dann bezieht man entscheidende Faktoren mit ein und der Gender Pay Gap sinkt auf bis zu 4%. Und dann heißt es, ja, aber dieser Rest muss jetzt aufgrund von Diskriminierung zustande kommen. Falsch. Genauso wenig wie Anhänger irgendeiner Religion meinen können, einen Gottesbeweis gefunden zu haben. Nur da wir noch nicht vollständig erklären können, wie das Universum entstanden ist, heißt das nicht, dass es automatisch Gottes Werk sein muss. Mit zunehmenden Daten und zunehmendem Wissen werden wir beides erklären können. Den Urknall und die Gründe für den Gender Pay Gap. Zitat: Es ist höchste Zeit, dass wir in Deutschland eine offenere und ehrlichere Debatte zum Gender Pay Gap führen. Und wenn ihr denkt, dieser Artikel war bereits der Gipfel des Unerträglichen, wartet nur darauf, wenn ich im zweiten Teil dieses Videos mir den Artikel aus der Zeit vornehmen werde. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und auf meinem Blog vorbeischaut. Link dafür in der Beschreibung. Euer Dr. Rant.